Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Fleur bleue qui ne vit qu'un jour, c'est quelque chose de magnifique qui donne des couleurs fantastiques à nos campagnes et à nos régions. Diese blaue Pflanze, die nur einen Tag blüht, das ist etwas Wunderbares. Sie gibt unserer Landschaft eine fantastische Farbe. Ça vieillit bien, ça s'embellit en vieillissant. Le lin, c'est comme le vin, voilà. Das altert gut. Das wird schöner durch das Altern. Leinen ist wie guter Wein. Les Égyptiens nommaient la toile de lin Lumière de lune tissée. Die Ägypter fanden das schimmernde Leinentuch so schön, dass sie es gewebtes Mondlicht nannten. Auf einem Feld in Frankreich, im Département Nord, zieht eine Sämaschine ihre Bahnen und wirft Samen auf die geebnete Erde. Ein scharfer Wind weht, es ist März. Zeit, den Flachs auszusäen. Flachs hat in Deutschland noch einen zweiten Namen, Lein. Und was da auf dem Acker gesät wird, sind Leinsamen. Also die Körner, die wir im Leinsamenbrot essen oder im Müsli. Flachs gehört zu den sogenannten Malpighienartigen Rosiden, einer Gruppe von bedecktsamigen Pflanzen, die oft zur Verholzung neigen. Er ist eine Art der Gattung Lein, Linum, in der Familie der Leingewächse, Linaceae, und stammt wahrscheinlich von Linum biene ab, dem zweijährigen Lein, auch Wildlein genannt. Dieser ist von Nordafrika bis Großbritannien verbreitet, von der Krim bis zum Iran und ist die einzige Leinart, deren Anbau eine wirtschaftliche Bedeutung hat. In Frankreich, in den Departements Nord-Pas-de-Calais und in der Normandie, wird Faserflachs angebaut, das Rohmaterial für Leinen. Bis aus den Leinsamen die grünen und blühenden Pflanzen werden, vergehen rund 100 Tage. Und bis aus ihnen Leinen wird, muss der Flachs einiges über sich ergehen lassen. Er wird gerissen, geröstet, gewendet, gebrochen, gehechelt, gesponnen und gewebt. Ein langer Weg und viele aufwendige und arbeitsintensive Verfahren sind nötig, bis aus dieser Pflanze der begehrte Stoff wird. Die Geschichte des Leinens reicht sehr weit zurück. Im September 2009 haben beispielsweise Archäologen in einer Höhle im Kaukasus winzige Leinenfasern gefunden, datiert auf 36.000 vor Christus. Diese Fasern wiesen Spuren von Bearbeitung und Farbe auf. Das sind die allerersten bekannten Funde von Textilien, die von Menschen hergestellt wurden. Et développé par l'homme. Blaise de Saint-Just, Flachsbauer aus Outang, einem kleinen Ort südlich von Calais. Warum ist er Flachsbauer geworden? Il y a beaucoup de raisons. Évidemment, il y a une raison financière, puisque la culture du lin. Dafür gibt es viele Gründe. Erstens finanzieller Art. Der Flachs hat Zukunft. Aber es ist auch eine Familientradition. Mein Vater hat ihn schon angebaut, mein Nachbar baut ihn an und das alles hat mich motiviert, auch Flachsbauer zu werden. Und ich liebe einfach diese wunderbare Kultur. Auch in Deutschland gab es einmal eine bedeutende Flachskultur. Das war im 17. Jahrhundert. Damals war Bielefeld die Leinenstadt Deutschlands, eine reiche Stadt. Aber nach 1830 machte eine andere Pflanze dem Flachs Konkurrenz, die Baumwolle. Sie war preiswerter in der Herstellung und Verarbeitung. Flachs dagegen ist anspruchsvoll während seiner Entwicklung auf dem Feld. C'est un champ vivant. C'est un champ qui demande beaucoup de travail parce que les agriculteurs ils doivent. Es ist ein lebendiges Feld, das viel Arbeit macht. Die Flachsbauern müssen mindestens dreimal hinaus. Kornbauern nur einmal zur Ernte, dann ist Schluss. Aber unsere Bauern lieben den Flachsanbau, obwohl sie dreimal am Tag entscheiden müssen, was zu tun ist. Fahren sie heute aufs Feld, morgen oder übermorgen. Sie besitzen das nötige Know-how und es macht sie stolz, wenn sie guten Flachs liefern können. Und wenn sie dann hierher kommen, sind sie doppelt stolz. Marie-Pierre de Coq ist die Direktrice einer Leinenboutique in Caille-d'Ypres, die vor 50 Jahren von ihrer Schwiegermutter eingerichtet wurde, damit die Flachsbauern sehen konnten, was alles aus ihrer Pflanze hergestellt wird. le lin, ça va très bien à broder. On voit très bien le fil de chaîne et le fil de trame. Hier ist Leinen zum Sticken, denn man sieht bei diesem Stoff sehr gut Kette und Schuss. Das sind kleine Pakete für die Stickerinnen. Wir versuchen, alles anzubieten, was möglich ist. Voilà, avec la Tour Eiffel, vous voyez. Hier sind Knöpfe, voilà. Knöpfe mit dem Eiffelturm, mit Leinen bezogen. Und das reicht bis zu Kosmetikprodukten, weil Leinsamen sehr ölhaltig sind und Feuchtigkeit binden. Also es gibt Körpermilch auf Leinölbasis, Seife und am Ende sogar noch Schokolade mit Leinsamen. Comme on cherche toujours à jusqu'au bout, on a même du chocolat avec des graines de lin. Marie-Pierres Familie baut in dritter Generation Flachs an. Südlich von Berg stehen ihre großen Hallen, wo der Flachs nach der Ernte bearbeitet wird. Er ist komplett verwendbar, von den Wurzeln bis zum Faserstaub, zum Beispiel auch als Werk. Peut-être vous le savez, les plombiers mettent ça autour de leurs tuyaux. Sie kennen das vielleicht, die Klempner umwickeln damit die Wasserhähne. Aber man braucht ihn auch noch für vieles andere. Man kann ihn auch verweben, aber das wird dann ein sehr rauer Stoff, zum Beispiel für Postsäcke. Aber Kurzfasern braucht man auch in der Papierindustrie, um sehr feines Papier herzustellen. So werden zum Beispiel die Dollarscheine mit einem Zusatz von Flachs hergestellt, sowie Bibelpapier und bestimmte Zigarettenpapiere. Im Juni blüht der Flachs. Und es ist, als ob der Himmel auf der Erde beginnt, denn der Flachs blüht himmelblau. Von der Normandie über die Region Nord-Pas-de-Calais bis Belgien und zu den Niederlanden zieht sich jetzt ein breites Band blauer Felder, immer parallel zur Küste. Wenn der Wind durch die Felder streicht, wogt der Flachs wie das blaue Meer. Aber er blüht nur morgens, nur bis zur Mittagszeit. Dann schließt er die Blüten, schläft bis zum nächsten Tag und dann öffnen sich neue Blüten. Flachs braucht maritimes Klima, den gemäßigten Wechsel von Regen und Sonne. Der Flachs, der in diesem Teil Frankreichs wächst, gilt in Fachkreisen als der beste weltweit. Aus den Langfasern werden zu 85% Textilien hergestellt. Die Kurzfasern werden industriell verwendet, zum Beispiel in der Autoindustrie. Die Verkleidung der Türen und auch die Türfüllungen, die Armaturenbretter, Handschuhfächer bestehen oft zur Hälfte aus Flachsfasern. Die Bauindustrie schätzt sie als Dämmstoff. Sportartikel wie Longboards und Skier enthalten Flachsfasern, ebenso wie die Rahmen von Tennisschlägern. Eine Naturfaser mit Zukunft. Wir befinden uns zurzeit in einer ganz neuen Situation. Wir haben den Tiefpunkt, nicht der Umweltverschmutzung, aber der Produktion von synthetischen Stoffen erreicht. Es gibt eine große Umkehr und ein großes Bedürfnis der Bevölkerung in den entwickelten Ländern, zu natürlichen und gesunden Stoffen zurückzufinden. Und da nimmt der Flachs, das Leinen, seinen ganz natürlichen Platz ein. Der einzige Wermutstropfen ist, dass es sich nicht um ein Lebensmittel handelt und man angesichts des Hungers in der Welt diese Kultur nicht in großem Maßstab erweitern kann, sondern dass man die Menschen ernähren muss und gleichzeitig ihr Bedürfnis nach Kleidung aus natürlichen oder gemischten Stoffen befriedigen möchte und die Anbaufläche dafür nicht unendlich ausgeweitet werden kann. In dem Märchen von den drei Spinnerinnen der Gebrüder Grimm hat die erste einen besonders großen linken Fuß vom Treten des Spinnrads, die zweite einen besonders großen linken Daumen vom Drehen des Fadens und die dritte eine große, lang herunterhängende Unterlippe vom Lecken des Fadens. Der Flachs wurde seit eh und je nass gesponnen, wenn aus ihm Stoff werden sollte. Feuchtigkeit macht die Fasern geschmeidig und die Fäden fein. Und Speichel ist in dieser Hinsicht besser als Wasser, denn er enthält Enzyme, die eine Art Kleber freisetzen. Dieser gibt dem Garn zusätzliche Stabilität. In Ungarn lutschten die Spinnerinnen früher angeblich Pflaumenkerne, um den Speichelfluss anzuregen. In Europa gibt es nur noch 5 Leinenspinnereien. Eine davon befindet sich im belgischen Lokeren, die Spinnerei Stanislas Kock. Sie wendet das halbnasse Spinnen an. Dabei werden die Vorgarne zuerst trocken gestreckt und dann nass weiterverarbeitet. Mit Wasser, nicht mit Spucke. Alors le fil de mes mouillés, ça veut dire que le fil, il est, si je résume, un peu trempé dans l'eau. Der halbnasse Faden bedeutet, dass in Wasser getränkt und dadurch geglättet wird. Die Fasern bleiben alle zusammen. Man hat keine, die sich ein wenig wegspreizen. Es sind lange Fasern und man hat ein wenig Mühe, sie alle zusammenzuhalten, weil sie alle sehr unterschiedliche Längen haben und man befeuchtet sie, damit der Faden besser reguliert werden kann. Et donc on le mouille pour que le fil soit beaucoup plus régulier. Gilles Parcy, Direktor der Spinnerei in Lokeren. Mit dem trockenen Spinnen werden raue Garne hergestellt, mit dem nassen feine. Die Garne in Lokeren liegen genau dazwischen und werden für Möbelstoffe verwendet. Aujourd'hui, je dirais nous dans la filature semi-mouillée. Heute arbeiten wir halb nass und halb gekämmt. Unsere Konkurrenten arbeiten nicht mit derselben Technik. Es gibt Konkurrenten, die eine Mischung aus Werk, Kämmen und langen Fasern bevorzugen. Wir arbeiten nur mit langen Fasern. Das ist von Vorteil für das Spinnen, denn je homogener das Material ist, desto widerstandsfähiger ist es. Plus la résistance en particulier en chaîne pour le tissage. Mitte Juli ist der Flachs reif und wird gerissen. Er ist jetzt bis zu einem Meter hoch, die Stängel leuchtend olivgrün. Goldbraune Samenkapseln sitzen wie kleine Knöpfchen obendrauf. Der Flachs wird nicht gemäht wie Korn, sondern gerissen, damit nichts von ihm verloren geht. Früher standen Kinder und Frauen in Stiefeln auf den Feldern und rissen ihn von Hand aus. Das ist nicht so schwierig, er löst sich ganz leicht aus der Erde, aber die Felder sind einige Hektar groß und es dauert eine ganze Weile, bis alle Stängel auf dem Boden liegen, in langen Reihen hintereinander. Monsieur Martin, ein Feldarbeiter, hilft mit einem Rechen, die Halme zu lockern. Ich lockere den Flachs, damit das Wenden später leichter geht. Ich breite ihn aus. Beim Roden fasst die Maschine schon mal mehr Halme zusammen und am Ende fällt ein dickeres Bündel herunter. Das öffne ich und breite es aus, zum Trocknen, für die Röste. Le rouissage, die Röste. Ist das Schlüsselwort beim Flachsanbau. Praktiziert werden unterschiedliche Varianten. Sie alle haben aber nichts mit Wärme oder Hitze zu tun. Rösten bezeichnet in diesem Zusammenhang einen Verrottungsprozess, bei dem die Flachshalme fermentieren. Dabei verrotten oder rösten die Pektine im Pflanzenstängel, die die Fasern mit den festen Holzbestandteilen der Pflanze verbinden. Bei der sogenannten Wasserröste liegen die Pflanzen in offenen Gewässern, Wasserbecken oder Tanks und verrotten entweder mehrere Tage in warmem Wasser oder 3 bis 4 Wochen in kaltem. Diese Form der Röste belastet die Gewässer, ist aber wegen der kurzen Dauer oft wirtschaftlicher. In Frankreich und den benachbarten Regionen wird die Tauröste angewandt. Nach dem Ausreißen liegt der Flachs bis zur Ernte im Herbst auf dem Feld und unterliegt einem komplizierten Prozess, bei dem Regen, Wind und Sonne eine Rolle spielen. Der Regen macht den Flachs geschmeidig, der Wind sorgt dafür, dass er nicht am Boden klebt und die Sonne bleicht ihn. Alles zusammen, unterstützt durch die Arbeit von Bakterien, lässt den Flachs rösten. Der Mensch hilft auch. 10 Tage nach dem Ausreißen wendet er den Flachs zum ersten Mal und dann immer wieder, damit die Stängel gleichmäßig geröstet werden. Bei der Ernte sollten sie silbergrau sein. Bleu, sagen die Fachleute, blau. Und je blauer, desto besser ist er geröstet und desto teurer kann er verkauft werden. In einer Weberei in Alluyan, nahe der belgischen Grenze. Die Webstühle klackern mal wie eine Nähmaschine, mal wie ein Traktor. Aber immer im Takt. Hier geben Webstühle ein Konzert. Die Weberei Le Maître de Mestre in Alluyan gibt es seit 1835. Sie ist eine der wenigen in Frankreich erhaltenen Leinenwebereien. Seit Ende der 1990er Jahre wird fast die gesamte Ernte des französischen Langfaserflachses nach China verschifft und dort versponnen und verwebt. Die dortigen Produktionsbedingungen sind unschlagbar kostengünstiger als in Europa. Nur weil sie schwere Polster und Dekorationsstoffe aus Leinen webt, hat die französische Weberei mit diesem Nischenprodukt eine Chance, auf dem umkämpften Textilienmarkt zu bestehen. Webereichef Olivier Ducatillon: Wir stellen unsere Produkte zu 100% in Frankreich her. Wir haben diese Regel noch niemals missachtet. Wir haben uns nicht von den Sirenen aus Pakistan, Indien, China und so weiter verlocken lassen. Man muss kämpfen, das ist unser Credo. Wir sind nur zu dritt in der Weltproduktion für dieses Material. Dafür haben wir das alte Wissen und die alten Maschinen, die man mit sehr groben Garnen bestücken kann, um diese ganz speziellen Stoffe herzustellen. Olivier Ducatillon ist Präsident des Clubs Masters of Linen, einer Vereinigung europäischer Textilunternehmen, die sich dazu verpflichtet haben, den Produktionsweg ihrer Stoffe zu 100% zurückverfolgbar zu machen. Eine Pflanze aus Asien macht ihm Sorgen. Parce qu'aujourd'hui, il y avait des distributeurs peu scrupuleux à un moment qui étiquetaient des produits 100%. Es gibt zurzeit ziemlich skrupellose Händler, die vorgeben, 100% reines Leinen zu verkaufen. Es enthält aber einen hohen Anteil von Rami. Rami ist auch eine Pflanzenfaser, kommt aus Asien und wächst in feuchten Regionen. Und sie kratzt. Wenn die Leute sagen, Leinen kratzt, dann ist es kein Leinen. Leinen kratzt überhaupt nicht. Es ist enorm komfortabel, wärmeregulierend. In Leinenbettwäsche zu schlafen, ist reines Glück. Man kann schon sagen, ein Luxus. Sie ist nicht preisgünstig, aber hält sehr lange. Und es lohnt, sich dafür ein bisschen anzustrengen. Die Menschen, die mit Flachs zu tun haben, reden gerne von ihrer Arbeit. Sie scheinen sich mit ihr zu identifizieren. Man versteht kaum, dass man den Flachs nicht lieben kann. Es ist eine rundum außergewöhnliche Pflanze. Zuerst einmal ist es eine ökologische Pflanze. Wir arbeiten auch mit Baumwolle und deshalb können wir sehr leicht die Unterschiede feststellen. Der Flachs beutet den Boden nicht aus. Er braucht nur wenig Wasser, nur sehr, sehr wenig Pestizide. Höchstens, wenn man ein neues Feld bestellt und das Unkraut entfernen möchte. Er hat nur Tugenden. Der Flachs reichert die Böden an. Jeder Leinenbauer sagt ihnen, wenn man nach dem Flachs Getreide anbaut, wird es besser als vorher. Anfang September wird der Flachs geerntet. Die Enrouleuse, die Erntemaschine, greift die Halme vom Boden auf und transportiert sie in einen Anhänger, einen Kasten. Dort drin werden sie zu einem Ballen gerollt. Danach öffnet sich die Klappe und der Ballen fällt heraus, fertig für die Taillage, das Schwingen und Brechen in der Fabrik. Im November ist der Flachs unter Dach und Fach. Er liegt auf den Transportbändern der Verarbeitungsfabriken des Flachsgürtels entlang der Küste und ist bereit für die Taillage. Er wird in seine kleinsten Teile getrennt. Die kurzen Fasern, das Werk, die Samen, die Halmreste landen in Auffangbecken. Die langen Fasern werden so lange geklopft und gehechelt, bis sie glatt, weich und silbrig in langen Flechten über dem Gestänge der Maschinen hängen. Wieder zu Ballen aufgerollt, warten sie in den Lagern auf die Verschiffung nach China. Wenn Spinnereien und Webereien dort aus den Fasern Garn und Stoff gemacht haben, wird die konfektionierte Ware nach Europa und anderswo verkauft. So beginnt der Weg des Flachses auf einem Feld und endet in einem Kleider- und Wäscheschrank. Der Flachs ist ein Wunder, sagt Olivier Ducatillon. Er hat nur Tugenden. Marie-Pierre de Kock glaubt, die Flachsbauern sind stolz, wenn sie sehen, was alles aus ihrer Pflanze entsteht. Und woran denkt Blaise de Saint-Just, wenn er an Flachs denkt? Je pense immédiatement. Ich denke sofort an eine sehr schöne Frau in einem schönen Leinenkleid und das Ganze bei Sonnenschein. Dieses Bild sollte man vor Augen haben, wenn man an Flachs denkt. Sie hörten »Das blaue Wunder«, »Flachs, der Rohstoff für Leinen« von Elisabeth Hartmann. Es sprachen Caroline Ebner, Berenike Beschle und Detlef Kügo. Ton und Technik Max Maike. Regie Axel Vostri. Eine Sendung von Radio Wissen.